Jeremy Pascal, jetzt pack mal deinen Tinder weg, sonst kriegst du noch einen Twitter. Ja, aber Herr Müller, meine Work-Life-Balance ist einfach im Ungleichgewicht und naja, ich brauche irgendeine Ablenkung. Das und ich ist mir egal. Diese aufgestaute Energie und... Sonst kriegst du hier noch ein Computervirus. Aber waren Sie nicht auch mal jung? Nein. Jo, Leute, wie unschwer am Intro zu erkennen war, geht es heute... um Sex-Apps. nee, es geht um Social Media. Wir wollen heute mal ein bisschen über alles, was da so geht, reden. Ja. Zum Beispiel... Facebook. Twitter. Instagram. Jodel. Soundcloud. Soundcloud ist doch kein Social Media. Naja, egal. Aber ja. Genau, darüber wollen wir heute reden. Ja, Nils, was ist dein Lieblings... Ach, mein Lieblings-Social Media, weiß ich nicht. Gutefrage.net. Nee, also das Nützlichste ist WhatsApp. Muss man so klar sagen, so ja, propagandistisch, safe. Wie das klingt. Das ist nicht propagandistisch. Ja. Jeder hat WhatsApp. Jeder. Fast jeder. Aber weil es halt einfach, es funktioniert. Natürlich, unsere Eltern haben auch mittlerweile WhatsApp. Nein. Bei mir ist es so. Ja. Meine Großeltern haben WhatsApp. Wow. Also. Naja, also weiß ich nicht, es funktioniert, viele Leute haben es und das ist halt einfach so der Punkt so. Da, aber so das Lieblings, die. Ich finde ja auch, WhatsApp hat was sehr Kluges erfunden, nämlich die Sprachnachricht. Ja. Ich finde die Sprachnachrichten so geil. Mhm. Ich gehöre zu den Leuten, die sich Sprachnachrichten von sich selbst nochmal anhören. Mach ich auch. Ja? Ja. Manchmal denke ich so, oh, der Witz war gut. Ich bin auch mal. Ja. Oder, aber das ist wahrscheinlich auch der gleiche Grund, weshalb wir unseren eigenen Podcast hin und wieder hören. Natürlich. Aber das ist ganz schön selbstverliebt eigentlich, ne? Auch so, um einfach nochmal die Stimme von einem selbst so ein bisschen zu hören, so, oh, wie klang ich jetzt so? Ja, weil man sich ja auch anders hört. Man hört sich ja immer nur durch die Knochen. Ja. Und so aufgenommen ist das irgendwie immer nochmal, als wäre es eine andere Person. Deswegen finde ich es immer spannend, sich das anzuhören. Auf jeden Fall. Ja, und also, hast du ein Lieblings-Media-Dings? Also natürlich ist WhatsApp mein Lieblings-Chat-Format, aber ich bin auch gerne auf Facebook unterwegs tatsächlich. Facebook. Allerdings nutze ich Facebook nicht zum Chatten. Ich glaube, das nutzt auch kaum jemand zum Chatten. Naja. Das ist nur so, das Einzige, was man sich bei Facebook schickt, ist so, hier ist meine Handynummer. Oh, ja. Solche Sachen. Dafür ist Facebook irgendwie gut. Ich nutze Facebook aber auch gern irgendwie, ich poste immer ganz viele Artikel oder so, irgendwie Online-Artikel oder irgendwas, was mir gefällt und so. Ja. Weil ich irgendwie das Gefühl habe, da so ein bisschen Influencer zu sein. Also. Und ich mag das irgendwie, dass ich da so meine Meinung auch durch diese Artikel eben das teilen kann, was mir gefällt und so und was mir. Ja. Also ich bin nicht mehr der Typ, der irgendwie da groß postet. Ja, Leute, heute... Ich gehe jetzt mal kacken. Heute geht's. Was machst du gerade? Kuchen backen. Ich mache gerade Kuchen backen. So, finde ich irgendwie total irrelevant immer. Aber ich auch. Also, ich habe Facebook zwar auch, aber boah, das ist so anstrengend. Und da ist nur Müll. Und auch dieses ganze Gelike und... Boah, nee, das ist mir zu viel einfach auch. Da habe ich so ganz, ganz typisch so ein 3-Wochen-Phänomen, weißt du? Man denkt sich so, ja, jetzt Facebook kann man sich mal einen Account anlegen. Dann nutzt man den 2 Tage und dann hast du keinen Bock mehr drauf. Also das ist mir aber bei einigen Plattformen so gegangen. Also Twitter habe ich aber auch. Aber du nutzt Facebook doch fürs Studium. Nee. Dafür finde ich es super praktisch. Ja, dann nutze ich das 2-mal im Jahr, wenn ich mir anhören muss, welche Kommilitonen gerade ihre Seminarplätze vertauschen möchten. Vertauschen. Ja, weiß ich nicht. Aber das ist auch so schlimm. Ich denke mir immer so, ja, Social Media, wenn einer das hackt, dann musst du ein ganz langes, sicheres Passwort haben. Und das ist so ein bisschen tückisch, weil dann baue ich mir so Passwörter aus. Im Idealfall auch mehrere Passwörter. Ja, dann baue ich mir so ein Passwort aus Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, Zahlen und Sonderzeichen. Und dann vergesse ich das. So geht mir das mit Twitter. Ich habe zwar einen Twitter-Account, nutze den aber nicht, weil ich zum einen das Passwort vergessen habe, aber ich kriege halt täglich mehrere Mails von Twitter, die mich daran erinnern, dass irgendwelche Leute was gepostet haben, wo ich mir sage, das will ich nicht, aber ich kann auch irgendwie diesen Account nicht mehr. Aber dann schreib dir doch Passwörter auf. Ja, aber es gibt ja auch so Passwortmanager für einen Computer. ja. der dann sich diese Passwörter merkt. Das, und so, dem vertraue ich nicht so richtig. Ich auch nicht, nee. Überhaupt nicht. Ich würde meine Passwörter niemals in ein Programm eingeben, weil wenn mein Rechner durch irgendwas gehackt wird oder Viren, Malware, irgendwas draufkommt, ja. dann können die doch dieses Programm angreifen. Und dann bin ich doch gefickt. Natürlich. Ja, wir mussten wieder was streichen. Jetzt denken unsere Zuschauer, dass wir ihnen Sachen verheimlichen. Hm. Aber vielleicht ist tun wir auch. Aber man darf ja auch nicht so viel preisgeben. Wir, so wir, wie in Social Media ist immer so ein Punkt. Ja. Wie viel gibt man preis? Da, bei, da ist der Wurm in uns beiden, Medienmogulen. Mogulen? Ja, heißt das nicht Medienmogul? Nein, Mogul ist doch jemand, der richtig mächtig ist, glaube ich. Naja, mit unseren knapp 100 Likes ja, auf by the Facebook. Way, vielen Dank für über 1000 Aufrufe. Ja, ja, da würde ich schon sagen, dass wir Medienmogule sind. Wir sind ja gefühlt Medienprofis, also mhm. Jan Böhmermann hat schon an der Tür geklopft. Ja. Er hat heute schon einen Witz über Nils Heimatdorf gemacht. könnt ihr euch in der, in der aktuellen Neo Magazin Royal Folge anhören. Ja. Ja, aber du findest Facebook langweilig. Also ich finde Facebook langweilig. Ich find's, also ich fand es nach einer Zeit auch ein bisschen langweilig, weil ich es auch nicht mehr so viel genutzt habe. Aber seitdem ich das mehr so zum Posting und Reposting von irgendwelchen Artikeln nehme, finde ich es eigentlich ganz cool. Hm. Und ich nehme das ja, ich meine, ohne Facebook wäre unser Podcast auch nicht so mega erfolgreich. Hey, da hätten wir vielleicht einen E-Mail-Verteiler aufgemacht, oder? Einen E-Mail-Verteiler? Das wäre so geil. Wenn ihr den Podcast hören wollt, bitte tragt euch in den E-Mail-Verteiler. Und dann kriegt man ständig so E-Mails, boah, hau mich aus dem E-Mail-Verteiler raus, ihr nervt voll. Ja. So. E-Mail-Verteiler, ich hasse E-Mail-Verteiler. Ich auch, ich habe letztens erst wieder einen erstellt bekommen durch so ein Seminar. Das funktioniert auch einfach nicht. Weißt du, dann kriegst du eine Mail irgendwie von einer, die anderen sind alle im CC, dann vergisst du aber auf allen Antworten zu drücken und antwortest auf einmal nur der Person, obwohl das für alle... Das funktioniert nicht. Das ist auch out. E-Mails... Also es kommt auf den E-Mail-Verteiler an. Es gibt natürlich auch welche, die total sinnvoll sind. Ja. So vom Nebenjob oder sowas. Aber manchmal so von der Uni, da sind wir auch in irgendwelchen E-Mail-Verteilern drin, wo wir immer E-Mails kriegen für irgendwelche Veranstaltungen, die uns überhaupt nichts angehen. Und das ist so irrelevant. Und dann ist da immer mein Postfach voll und ich denke mir immer, Bildung wer im, ist das? Bildung im bolivianischen Regenwald. So ja, wirklich. Das finde ich so weird. Aber ja, YouTube ist ja auch so eine Sache. Und wir haben uns vorher überlegt, wir wollen über YouTube-Sünden sprechen. Ah, ja. Weil ich glaube, viele von uns haben so kleine YouTube-Sünden auf begangen. Auf jeden so Fall. So mal so eine Phase mit 14, 15 gehabt, so ein paar Sachen gepostet, die nicht ich. So ganz in Ordnung waren. Aber was hast du? Ja. Also, ich hatte tatsächlich auch für kurze Zeit mal einen Kanal. Den habe ich aufgrund einer Wette mit einem Freund erstellt. Ja, genau. Doch, wegen einer Wette. Wir wollten beide berühmt werden. Das Witzige war vor allem, das war in der Oberstufe und dann ging es auch so von wegen Berufsberatung und Zukunft und da kam dann so eine Lehrerin mit so einer Liste rum und dann sollten wir eintragen, was wir später werden wollen. Und du hast eigentlich im YouTuber? Ja. Und eine Woche später habe ich halt auch keinen Bock mehr darauf gehabt. Das ist richtig cool. Traumberuf YouTube. Diese Lehrerin hat sich auch so Sorgen um mich gemacht. Also in diesem Sinne, liebe Grüße an deine Lehrerin jetzt. Ne? Ja. Aus dir ist ja doch noch was geworden. Na, noch nicht so ganz. Noch studieren aber wir ja. Bist aber ja auf einem guten Weg. Wir sind auf einem guten Weg. Bist ja. Naja, also ich hatte tatsächlich einen Kanal, da habe ich so musikalische Zusammenfassungen von Serien gemacht. Also ich habe praktisch immer einen Song zu einer Serie so produziert. Das hat... Also hast du gesungen oder auch gerappt? Ja, atonaler Sprechgesang würde ich das jetzt mal nennen. Atonaler Sprechgesang. Okay, also musikalisch nicht unbedingt verwertbar. Naja, geht schon. Aber also ich hab ganze zwei Serien und ein Intro-Video gemacht. Da hast du ja richtig lang durchgehalten. Auf jeden Fall. Zwei Wochen, wie gesagt. Dann hatte ich da keinen Bock. Das war auch alles mit Abitur und so. Das hat mich gestresst und dann habe ich so gesehen, YouTuber, das ist nichts für mich. Ich werde Lehrer. Also, das ist auch geil. Ja, früher wollte ich immer YouTuber werden, jetzt bin ich Lehrer. Ah. Andere wollten so Lokomotivführer werden. Oder irgendwie Müllmann. Doch, Müllmann. Manche Kinder wollen echt Müllmann werden. Doch, wirklich. Wow. Weil die diese Kostüme, diese Kleidung so cool finden. Ich fände es geil, dass man praktisch außen an einem Auto dran steht und das fährt. Das ist wieder ein bisschen suspekt, weil ich hätte dann Angst, dass ich irgendwann runterfahre. Aber das ist halt auch so voll gefährlich so. Und ich meine, naja, du fährst ja nicht auf der Autobahn. Gefahr ist ja mein zweiter Name. Ich sehe gerade die Gesichter von den Leuten, die dich sehr gut kennen, sich verziehen, weil sie alle denken, was ist los mit ihm? Nein, ist er nicht. Ja, ich habe auch so meine YouTube-Vergangenheit. Gott, das klingt, als würde man so über Drogen-Vergangenheit. Also ich habe auch eine YouTube-Vergangenheit. Ich hatte so mit, oder ich glaube, das erste Video, was ich selber gepostet habe, war, erinnerst du dich noch an The Next Uri Geller? Ja. Ja, da gibt es dieser Typ mit diesen Löffeltricks, ne? Mhm. Und da habe ich ein Video gemacht mit einer schlechten Kamera, wo ich halt, ich habe richtig, richtig dumm, ich habe einen Löffel genommen und den mit Tesafilm und einem Stück Schnur an meinem Finger festgebunden. Ja. Also die Schnur war aber durchsichtig. So. Und dann habe ich die gefilmt, wie ich halt so rufe, Erat, Steim, Schalosch, und dann meinen Finger halt so nach oben ziehe, wodurch der Löffel sich durch magische Kräfte so nach oben bewegt. Oh, aber ich, das war so 6., 7. Klasse, glaube ich. das war mein erstes YouTube-Video. Ja, und ich habe mit 13, 14, 15 mit Kumpels so Stop-Motion-Video gemacht. Ja. Also, dass man immer ganz viele Fotos macht und die kurz nacheinander setzt, wie bei so einem Daumenkino, nur halt digital. Wie ein Video, nur mit einer. Und die Sachen Frame-Rate sind teilweise auch echt ganz cool geworden. Ihr könnt mal nach dem Kanal suchen, der Kanal heißt Jenga TV. Okay. Aber ich glaube, den findet man nicht mehr so wirklich. Das war noch auch die Werbung für uns gemacht haben. Nein, das war Juwamba. Okay. Aber auch ein guter Kanal. Juwama, die machen so Serien-Reviews und sowas wie ich damals, nur ohne Musik. Genau. Und die machen auch so Challenges und so Wetten und so. Das ist echt ganz witzig. Juwama, Juwamja. Korrigiert mich, wenn ich es falsch ausspreche. Ja. Aber wir müssen gegenseitig Werbung machen. Und ja, wir haben diese Videos gemacht und die sind auch wirklich ganz gut angekommen, diese Stop-Motion-Videos. Und wir hatten aber ein Video, das hat, glaube ich, jetzt 300.000 Aufrufe. Was? Ja. Und ich sag dir, was das war. Das war der Liedtext von einem Calcha Candela-Song mit der Musik im Hintergrund, so einem YouTube-Lied, was ein GEMA-freies YouTube-Lied. Ja. Und dann dieser Text von Calcha Candela. Und wir haben halt in die Videobeschreibung geschrieben, oder in den Titel, Link zum Originalvideo in der Beschreibung. Und die Leute haben alle auf dieses Video geklickt, um über den Link dahin zu kommen. Das ist kein Scherz. Dieses Video existiert noch. Das ist doch dann so richtig so catching, so click-catching. Klar ist das click-catching, aber wir hatten 300.000 Aufrufe. What? Weil die Leute da drauf geklickt haben. So, weißt du, manche Leute haben sogar drauf geschrieben, boah, das Lied ist eigentlich viel besser als das Original. Und das war einfach nur so ein GEMA-freies YouTube-Lied. Ja. Also. Und dann habe ich mit 16, 17, ich habe ganz schön viel gemacht, das ist erschreckend. Mit 16, 17 habe ich so Videos gepostet, wo ich singe, wo ich Gitarre spiele und singe. Und ich habe leider irgendwann das Passwort verloren. Deswegen kann ich diese Sachen nicht mehr löschen. Aber ich glaube, ihr braucht nicht suchen, die findet ihr nämlich nicht. Das ist nämlich sehr schwierig, die zu finden. Die kann eigentlich nur ich finden, so wirklich. Es sei denn, ich schicke euch den. Aber wir können ja trotzdem mal so, Aufruf an euch alle. Die größten Fans von euch, versucht mal unsere Kanäle zu finden. Wir haben ja nicht gesagt, wie sie heißen, aber vielleicht. Doch, ich habe den einen Namen genannt. Ja, aber das Gengar ist ja TV. Ja, okay, aber der. Ja, gut, okay, also großen Fans. Unsere musikalischen Kanäle. Die größten und kleinsten Fans von uns. Ja. Können ja mal ein bisschen was suchen. Ja. Was steht noch so auf der Liste? Was ich zu YouTube noch sagen wollte. Ja. Ach, stimmt, da können wir noch ein bisschen was sagen. Also, was ich grundsätzlich bei YouTube immer wieder gruselig finde, manchmal kommt man in so eine Dauerschleife. Ja. Man macht ein Video an, denkt so, oh, das ist ja lustig. Und dann werden dir neue Videos vorgeschlagen von dem gleichen YouTuber oder so oder im gleichen Channel. Und so, oh, das ist auch cool, das ist auch witzig, das ist auch lustig. Und dann klickst du dich immer weiter durch. Und dann siehst du plötzlich so andere Sachen, die dir vorgeschlagen werden, die so in die Richtung gehen, aber schon sehr, aber schon wieder ein bisschen weit weg sind. Du entfernst dich immer mehr von dem, was du ursprünglich geguckt hast und kommst dann plötzlich auf so richtig weirde Scheiße. Ja. Und du endest mit Katzenvideos im besten Fall. Oder es gibt so unglaublich viel Scheiße auch auf YouTube. Es gibt auch, finde ich, viel, richtig viel gute Sachen. So. Richtig viel auch Channels, die sich richtig Mühe geben. Gerade so im musikalischen Bereich gibt es richtig gute Sachen bei YouTube. Auf jeden Fall. Das ist der Hammer. Aber es gibt auch so viel, ich denke mir auch so, diese Leute, die irgendwie so richtig krasse Musikvideos da hochladen, wo sie irgendwie unplugged irgendwie einen Song von Nirvana nachspielen und irgendwie da mega viel Arbeit reinstecken und das alles professionell aufnehmen mit teuren Instrumenten und richtig viel Geld da reinstecken. Und dann kriegen die irgendwie so 300.000 Aufrufe, was mega viel ist. Aber im Vergleich, dann gibt es so scheiß Katzenvideos. Ja. So Katze, die auf die Tastatur kackt. Und dann so 30 Millionen Aufrufe. Das muss doch frustrierend sein, oder? Ja, das ist halt, das muss ist auch dieser, also, sein. Diese Qualität ist halt echt schlimm. Und dann, finde ich, entwickelt sich YouTube auch in eine Richtung, das finde ich unglaublich nervig. Also, du musst ja nur mal in die Trends gucken von YouTube. Das ist schlimm, was da drin ist. Das ist teilweise, also das Ding ist ja, YouTube ist ja, glaube ich, laut den Richtlinien erst ab 13 oder 12. Aber selbst das ist... Facebook ist ja auch irgendwie ab 18, ne? Ja, aber weiß ich nicht, das ist halt einfach so, da braucht man sich nicht wundern, warum die Jugend heutzutage so ist, wie sie ist. Nee, ohne Scheiß. Also, da... Du bist doch selber erst 20. Ja, trotzdem, weiß nicht, die 13-, 14-Jährigen, wie die sich verhalten teilweise, wo ich mir sage, ja, wenn die den ganzen Tag solchen Mist gucken, da... Was machen die denn? Ja, gestern am Bahnhof zum Beispiel, als wir von Lüttenklein zurückgefahren sind. Diese vier Rotznasen da, die dann... Du redest, als wärst du 16. Ja, was denn? Aber wie sie dann so gröhlend diese Treppe hochkommen und wie sie sich anziehen und... Oh. Also ich fand, ja, also die waren ein bisschen dumm, weil die da rumgeschrien haben. Oder auch generell, jetzt sind wir gerade bei der Jugend so. Wenn ich in die Stadt gehe, so 15 Uhr, so nach der Schule praktisch, dann die Zeit rum. Und dann sitzen die da zu 20 vorm Uni-Hauptgebäude, haben drei Bluetooth-Anlagen dabei und spielen da irgendwelche Rap-Musik ab und cornern da den ganzen Tag rum, wo ich mir sage, müsst ihr keine Hausaufgaben machen oder sowas, ne? Also, ja, aber was hast du denn? Hast du dich in deiner Jugend nicht mit deinen Freunden getroffen? Naja, ab und zu. Aber wir habt haben, ihr nicht auch rumgecornert? Oder habt ihr euch nicht auch? Nein, wir haben nicht rumgecornert. Das liegt vielleicht auch daran, dass ich von der Privatschule. Müssen wir vielleicht. Ist egal. Aber. Oh. Sozialkritik. Elitärer Alarm. Ja. Nee, weiß ich nicht. Oder auch, dass die Kids heutzutage nach der Schule zu Burger King oder zu Mc's gehen. Alter, wo ist dein fucking Problem? Ich hab, als ich noch zur Schule gegangen bin, damals, in den 80ern, hatte ich, weißt du noch, jeden Mittwoch Theaterprobe. Ja. Und ich bin da direkt von der Schule in die Stadt gefahren und hab in der Stadt die Probe gehabt, um 16 Uhr. Und die Probe ging bis 18 Uhr oder 19 Uhr. Und dann musste ich schnell nach Hause danach und ich hab mir jeden Mittwoch was bei Mc's gekauft, weil das in der Nähe von den Bussen war. Ja, aber das ist ja und was... Und alle haben das gemacht. Ja, aber das hast du dann erst abends so gemacht. Was? Das hast du doch erst abends gemacht, so. Ja, manchmal habe ich auch mittags bei Mc's gegessen. Also mittlerweile mache ich das nicht mehr, aber mittlerweile gehe ich nicht mehr zu Mc's, aber da, als Jugendlicher ist es doch voll normal. Mhm. Finde ich nicht. Ach so, betrunken zu Mc's gehen, ist doch lustig gewesen. Alkohol finde ich nicht gut. Wir sind... wir waren letztens auf dem Weg zum Keller... Letztens sind wir im Sommer sind wir auch zum Mc's gegangen. Ja, das eine Mal. Und haben uns noch eine Pommes geholt. Ja. Weil Kathi unbedingt weil Kathi Hunger hat. Und wir so, oh ja, Pommes, nehmen wir auch noch was. Ja. Also von daher, also so anders bist du jetzt ja auch nicht. Nee, trotzdem, weiß ich nicht. Also ich kann die Jugend da nicht so richtig nachvollziehen. So. Ja, wollen wir mal wieder zurück auf unser... Natürlich, eigentlich wollten wir von Medien sprechen. Okay, also... Hier habe ich noch stehen, Instagram oder Snapchat? Instagram, definitiv. Also ich habe beides nicht. Ich schreibe Briefe und schicke sie per Brieftaube weg. Also ich habe beides, aber Snapchat nutze ich so gut wie gar nicht mehr und Instagram auch nur so, weiß ich nicht, mal zum Abchecken der neuesten Insta-Stories von irgendwelchen Leuten. Weil erstens... Ja, was sind Insta-Stories? Na, das ist das, was du bei Snapchat machen kannst. Insta-Stories du ist... Du erklärst mir Snapchat? Du kannst mir noch nicht Instagram mit Snapchat erklären, doch, wenn ich Snapchat nicht kenne. Ach so, okay. Bei Snapchat kannst du praktisch so, weiß ich nicht, 10 Sekunden Videos aufnehmen oder Fotos so, und die ja. sind dann nur 24 Stunden verfügbar. Das ist das Einzige, was man bei Snapchat machen kann? Naja, du kannst theoretisch auch chatten, aber und jetzt mittlerweile auch irgendeine Weltkarte oder so. Das ist irgendwie komplett weird. So. Das ist auch, das funktioniert doch halt teilweise nicht so richtig, zumindest bei mir. Diese ganzen Filter laden nicht und das ist sowieso voll nutzlos so. Weil Fotos machen kann ich auch, ohne dass ich dafür jetzt eine App brauche. Und Instagram hat sich einfach so gedacht, ja, das ist gut, wir klauen einfach die komplette App und haben das, haben das integriert. Und weiß ich nicht, Instagram, das funktioniert teilweise auch besser und sieht auch einfach besser aus so. Aber auch, weiß ich nicht, bei Instagram, du postest Fotos oder Videos und da ist ganz viel Product Placement. Weiß ich nicht, das ist alles so Müll da. Aber manchmal... Product Placement gehört zu den Dingen, die wir nie im Podcast machen würden. Ja. Genau. Aber manchmal findet man halt auch so, weiß ich nicht, ein schickes Foto oder so. Ist auch, weiß ich nicht. Ach, das ist anstrengend. Ich sehe schon, dass das Thema belastet dich ziemlich. Auf jeden Fall. Also Jugendliche und Instagram und Snapchat sind Themen, die dich belasten. Ja. Lass uns über Jodel reden. Jodel, das ist genauso. Was ist dein Problem mit Jodel? Jodel ist voll witzig. Ja, also, bei Jodel hatte ich genau dasselbe Problem wie bei Facebook. Habe ich mir die gedownloadet, habe ich angefangen, irgendwelche Dinge zu schreiben, 3 Wochen genutzt, danach hatte ich keinen Spaß mehr daran. So. Weiß ich nicht, ich hatte, glaube ich, auch insgesamt habe ich jetzt irgendwas um die 60.000 Kammer. Ich weiß, das ist nicht viel, aber meine Witze sind einfach nicht so... 60.000 ist viel. Nee, ich kenne Leute, die haben 5-mal so viel. Ja, egal. Die haben aber auch kein Leben. Wahrscheinlich, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, mittlerweile ist das halt einfach so, es sind immer derselbe Scheiß, der gepostet wird. Entweder sind es Reposts oder Katzenfotos oder irgendwelche Singles, stimmt, die auf der Suche nach Sexpartnern sind. Katzenfotos und hier ganz oft Bilder vom Hafen oder so. Bilder ja. vom Hafen, Sonnenuntergang am Hafen, jeden Tag. Sonnenuntergang am Strand, jeden Tag. Ja. Das ist tatsächlich ziemlich ist langweilig. Ziemlich langweilig. Aber ich muss sagen, ich nutze Jodel eigentlich, wenn ich so eine irgendwie einen witzigen Spruch habe, so eine Idee und denk so, oh, da jodelst du mal was so. Dann finde ich das immer cool, das zu verfolgen, wie die Leute darauf reagieren so. Ja. Wie viel die so, ne, weil also manchmal ist die Jodel-Community ja so richtig eiskalt, weil man ja, anonym auf jeden ist, Fall. Weil man anonym ist und dann wirst du so richtig runtergemacht. Da muss man, deswegen, bei Jodel muss man halt auch vorsichtig sein, so was man postet. Und vor allem muss man sich bewusst sein, dass das eben jeder lesen kann und alle anonym da drauf rumhacken können. Aber manche Sachen, also mein Jodel-Rekord war 180 Upvotes und das war auch dann Top-Jodel. Und das fand ich eigentlich ziemlich cool. Irgendwie macht das Spaß, so da was so zu sehen, dass die Leute das irgendwie geil finden innerhalb von wenigen Stunden, so dass alle so yeah, und dann, das war für mich auch manchmal so in der Lernphase so meine Lernmotivation, wenn ich so morgens was gepostet habe und dann tagsüber gelernt habe, habe ich immer in den Lernpausen immer geguckt, wie weit mein Jodel ist. Also ja. Von daher, und zum Beispiel Jodel nutze ich auch manchmal, um so praktisch anonyme Umfragen zu machen. Zum Beispiel, was ist deine Meinung zu Fritz Cola oder Pepsi Cola, weiß ich nicht, irgend sowas. Keine Placement. Product Placement, es gibt auch Coca-Cola. Ja. Und Vita-Cola und Afri-Cola. Ja, Cola. Und, nee, also von das, also aber auch, also natürlich nicht nur so stumpfe Sachen, sondern auch ein bisschen tiefgründiger Sachen, einfach um zu sehen, wie es anderen damit geht, weil dann kannst du ja anonym sein und da auch ein bisschen konkreter auf Sachen eingehen. Und das mag ich tatsächlich sehr gerne. Dafür finde ich es total praktisch, weil das bietet mir kein anderes Chatportal, weil alle Chatportale so semi-anonym sind. Ja. Also beziehungsweise, ich meine, selbst wenn ich meinen Namen bei Facebook ändere, erkennt man mich immer noch am Bild. Das darf man ja theoretisch auch gar nicht. Was? Ich glaube nicht. Also, als Quatsch. Ich mich da angemeldet habe, stand da irgendwas von wegen, sie müssen ihren richtigen Namen angeben, so. Weiß ich nicht so. Aber ich kenne so viele Leute, die da sonst was für Namen drin haben. Weil wir gerade wieder bei Facebook sind. Da habe ich gestern ein Video gesehen. Und zwar testet Facebook in Australien gerade eine Funktion, die so Revenge-Porn verhindern soll. Also wenn wütende Ex-Partner Nacktfotos von ihren Freundinnen so hochladen, ja. Und Facebook versucht das halt praktisch dann zu blockieren. Ja. Das Ding ist nur, dass Facebook dafür Nacktbilder von seinen Nutzern braucht. Hä, wie? Das verstehe ich jetzt nicht. Naja, da muss dann praktisch ein Nacktbild von dir hochladen, damit Facebook analysieren kann, wie dieses Bild algorithmisch aufgebaut ist, damit es dann später... Um das vergleichen zu können, falls so ein Revenge-Porn hochgeladen wird. Alter, das ist... Um das gleich zu flaggen. Das ist ein richtig so dummes System. Das ist so ein bisschen kritisch. So. Aber werden nicht sowieso Nacktbilder immer sofort geflaggt? Nicht. Naja, wenn das halt von irgendjemandem gemeldet wird oder der Algorithmus das Facebook erkennt. Ich sehe sowas da nie. Ja, natürlich. Was siehst du vielleicht Weil auf Weil wir uns Tumblr nicht auf lichtscheuen Webseiten rumtreiben. Aber... Ich wollte noch was anderes zu Facebook erzählen. Ich habe da letztens was Interessantes auf 9gag gesehen. 9gag ist ja auch so eine scheiß Suchmaschine. Und zwar haben die in dem Video gesagt, ja Leute, wir haben hier eine Vermutung, also es war ein Video halt auf 9gag gepostet, wir haben hier eine Vermutung, dass Facebook uns abhört und daraus Suchvorschläge macht. Und die haben das mal ausprobiert und haben dann ganz deutlich so über Katzenfutter gesprochen. Also haben das so mehrfach immer so, oh, Cat Food. So, und oh, let's buy some cat food und so weiter. Und zwei Tage später haben die dann in dem Video gezeigt, haben die Werbung auf Facebook für Katzenfutter bekommen. Weil das Handy daneben lag, als sie das gesagt haben. Wow. Krass, oder? Heftig. Die hören uns ab. Ja. Und machen daraus, ich weiß halt nicht, ob es nur mit dem Englischen funktioniert, oder ob es auch im Deutschen funktioniert. Ja. Aber das müsste man, also Leute, wenn ihr das jetzt hört, kontrolliert das mal. Ja, sagt, ob euch da was auffällt. Legt mal euer Handy daneben und dann sagt mal ganz oft die große Pause. Und dann guckt mal, was passiert. Ja. Wir wollten noch über so diese Dating-Apps kurz sprechen, ne? Ja. LaVou und Tinder. Was fällst du von diesem Prinzip des Wischens? Schwierig. Also ich finde diese Apps, die holen einen so ein bisschen in die Realität zurück. Weil diese Leute, die man da sieht, da muss ich immer daran denken, so, wow, ich kenne schöne Menschen. Im echten Leben so. Willst du das wirklich sagen? Ja. Ist ja jetzt egal so. Weiß ich nehme das jetzt als Kompliment. Ja, natürlich. Da lerne ich lieber Leute im echten Leben kennen. Also, was ich immer witzig finde bei diesen Sachen wie LaVou und Tinder, ist, dass man immer im Freundeskreis hört, wenn das jemand hat, ja, dann kommt immer das Gleiche. Ja, ich habe mir das nur zum Spaß geholt oder ich war betrunken oder jemand war in meinem Handy und hat das einfach installiert und mich angemeldet. Ja. Die Leute stehen nicht dazu, dass sie sich das holen. Ich finde, das ist ehrlich gesagt keine Schande, Nein. sich bei LaVou oder Tinder anzumelden. Wenn man Bock drauf hat, Leute kennenzulernen, für was auch immer, dann soll man es. Es ist ja so, da steht in der Tinder-Beschreibung, steht das glaube ich so, suche Freunde, Bekanntschaften, Dates. Und was es sonst noch so gibt, in anderen Worten, Fickfreunde. Ja. Nee, aber denke ich so, wenn Leute darauf Bock haben, dann sollen sie es machen. Ich finde, das ist nichts, wofür man sich schämen muss. Nein. Das heißt jetzt nicht, dass ich ein Tinder-Junkie bin oder so, ne? Aber man muss das ein bisschen lockerer sehen, Alex. Man sollte es mal ausprobiert haben, wenn man Single ist, aber ich finde, das ist, solche Sachen sind eine Erfahrung wert. Ja. Und wenn die Erfahrung scheiße, dann halt wieder. Ja, auf jeden ich Fall. Ich meine, so, es gibt ja auch diese ganzen Dating-Portale, wo du für bezahlen kannst. Es ist ja das gleiche Prinzip. Also wie gesagt, ich finde es absolut okay, wenn sich Leute da anmelden. Steht ja uns allen frei. Ja. Okay, ich würde sagen, damit kommen wir auch zum Ende dieser Folge. Und was ich jetzt noch ankündigen möchte, nächste Woche, Donnerstag, ist endlich Lehramtsparty. Und ihr werdet, wenn ihr da seid, ihr könnt uns sehen. Ja. Ein Podcaster treffen. Wenn ihr Autogramme haben wollt, ich glaube, niemand will Autogramm haben. Aber müssen wir mal gucken. Aber wir haben auf jeden Fall unsere T-Shirts dabei und stehen für Kritik offen. Ja. Und die Person, die als erstes uns anspricht wegen der T-Shirts, kriegt einen kurzen ausgegeben. Okay. Kriegt einen Schnaps ausgegeben. Das ist ein guter Deal. Das ist jetzt der Deal. Ja. Das machen wir. Okay. Und wir machen ein Foto davon, nicht, dass dann mehrere Leute kommen und dann einen Schnaps haben. Das laden wir dann auf unserer Instagram-Page hoch und dann haben wir das auch gleich als Beweis. Wir haben doch gar keine Instagram. Doch. Seit wann? Seit Anfang an. Wieso erfahre ich das erst jetzt, so nach 6 Wochen? Hä, weiß ich nicht. Naja, weil ich sie noch nicht so richtig genutzt habe. Ich glaube dir, dass es das gibt. Ja, wir haben da sogar schon 6 Follower. Das erzählst du mir nicht. Das kannst du doch nicht machen. Wo haben wir noch einen Account? Bei YouPorn oder nein. Was? Was ist denn da los? Das kann doch nicht sein. Nein, also, ja. Alles gut. Also, ich würde sagen, hast du noch was zu sagen? Nee. Ich wünsche auf jeden Fall euch allen ein angenehmes Wochenende oder noch einen schönen Tag. Bis zur Lernsparty. Und die Leute, die jetzt noch auf dem Laufband stehen, ihr könnt aufhören, ihr habt euch gut angestrengt und... Weiß ich nicht, wollen wir unsere Spotify-Playlist? Hört da nochmal rein. Hört nochmal rein, wir haben eine Menge gute Songs reingepackt, unter anderem einen neuen Song von Isolation Berlin, die ein neues Album rausbringen nächstes Jahr. Sehr coole Sachen dabei. Auf jeden Fall. Das macht Spaß. Und schreibt es in die Kommentare, wenn euch was nervt oder gefallen hat. Und damit verabschieden wir uns. Ciao.